Paragraph 4, Übung 2. Lösen Sie diese Übung erst in Ihrem Heft und vergleichen Sie anschließend, ob Sie die passenden Personalpronomen eingesetzt haben. Die Maus und der Stier. Ein Stier war auf einer Wiese und fraß Gras. Wie er so den Kopf zur Erde senkte, sprang eine Maus herbei und biss ihn in die Nase. »Ich werde sie umbringen«, dachte der Stier böse. Da hörte er sie rufen, »Fang mich doch, du kriegst mich ja doch nicht.« »Das ist eine Frechheit«, dachte er, senkte die Hörner und wühlte mit ihnen in der Erde, bis er müde war. Dann legte er sich auf den Boden. Darauf hatte die Maus nur gewartet. Hupp, da kam sie aus der Erde und biss den Stier noch schlimmer als das erste Mal. »Jetzt reicht es mir aber«, schrie er. Wütend sprang er auf die Beine und wühlte mit den Hörnern wieder und wieder in der Erde. Aber es half ihm nichts. Die Maus war schon an einer ganz anderen Stelle. »Holla«, piepste sie, »streng dich nicht so an, mein Dicker. Es nützt dir nichts. Ich will dir etwas sagen. Ihr großen Kerle könnt nicht immer erreichen, was ihr wollt. Manchmal sind wir Kleinen stärker. Verstehst du mich?«